Mini und Ragazzo, come me, 15.13 Uhr. Wieder gibt es eine neue Abkürzung, die von gestern gilt nicht mehr, wie so oft in diesen Tagen. DDR, das steht seit gestern Abend für Deutsche dürfen raus. Wir haben Feierabend gemacht und wollten wirklich erleben, ob wir wirklich rüber durften. Wir wollen hier rüber gehen, wir wollen ein Bier trinken gehen. Genau, seid ihr herzlich willkommen. Wir sind einfach. Danke. Wir sind einfach so durchgegangen. Ja. Einfach so durch, ja. Wir wurden nicht befragt, nicht mal nach dem Ausweis, nach nichts. Wir können das nicht fassen. Das ist ein Märchen, wa? Ja, ich bin sehr tief bewegt, ja. Denn meine, seit 61 haben wir sowas nicht mehr kennengelernt, ja. Und das ist irgendwie ein bewegender Eindruck, ja, auf den wir lange gewartet haben, ja. 40 Jahre geht das ja nur schon hier mit unserer Parteiführung, ja. Wir haben bis jetzt nicht, wollen wir sagen, nicht bewegende erfahren. Und das ist der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben, ja. Ja. Ja, wir haben im Fernsehen gesehen, die Grenzen sind offen und da sind wir losmarschiert, ja. Und wir gehen auch wieder zurück. Wir haben hier unser Zuhause, unsere Wohnung, alles schön. Aber wir wollen es eben wissen, ob es wirklich stimmt. Einfach rüber hier. Auf Arbeit sein morgen früh um 6 Uhr. Ich weiß ja nicht, wie ich das meinen Kollegen erzählen soll. Ich hab doch meinen ganzen Ausweis verloren, aber das Ding hat gerettet, sonst wäre ich nicht hier. Das ist mein Wahnsinn. Achso, ist mein Ausweis. Wir haben schon eingekauft, damit wir normal rüber können. Wunderbar. Ich möchte meine Eltern grüßen in Kiel. Hallo? Ja, aber ich fahr wieder zurück. Freiheit! Mein Gefühl ist, ich fahre zum ersten Mal im Trabant. Ich bin aus West-Berlin und habe nur das Auto gesteuert. Der Fahrer, der läuft hinter mir. Also ehrlich jetzt. Weiter ist es. Ey, ist das absolut lässig? Wow, ja, ich absolut geil. Ich bin ja ganz begeistert. Zeig jetzt ja mein Trabi haben, ja? Ist mein Traum. Sind Sie das erste Mal da? Ich bin das erste Mal da, ja. Ich gehe morgen früh wieder arbeiten. Und was sagen Sie? Einwandfrei, absolut lässig. Und ich gehe morgen früh wirklich wieder arbeiten. Wie viel Uhr? Ich komme 11. Stimmen aus der letzten Nacht waren das. Sie kamen und sie kommen den ganzen Tag über. Heute Abend spätestens werden Sie diese Bilder im Fernsehen sehen. Ungeheure Mengen kommen. Die Rede ist von mal 1,2, mal 1,4 Millionen, mal auch nur ein paar Hunderttausend, die noch bei uns erwartet werden. Und die ersten kritischen Stimmen kommen natürlich auch von Politikern und von Bürgern, die sich fragen, was soll denn jetzt passieren? Wohin mit den ganzen Bürgern aus der DDR, die in die Bundesrepublik kommen wollen und jetzt auch endlich kommen können. Antenne Bayern möchte als Mittler auftreten, ein bisschen zwischen Ihnen, wenn Sie helfen wollen, und den Neuankömmlingen aus der DDR. Wenn Sie ein Wohnungsangebot haben, auch ein kurzfristiges, für ein, zwei Tage vielleicht, nur ein, zwei Wochen, vielleicht auch für länger, das Sie gerne geben möchten und nun wirklich diesen Neuankömmlingen zur Verfügung stellen möchten, für die bald kein Platz mehr da sein wird bei uns in den Aufnahmelagern, die jetzt schon Kapazitätsprobleme haben, die sie schon hatten, bevor die Grenzen gestern Abend aufgemacht wurden, dann rufen Sie uns an. Telefon 089 und dann 92929. 089 und dann 92929. Wenn Sie mithelfen wollen und für Neuankömmlinge aus der DDR ein Plätzchen hätten und zur Verfügung stellen wollen, was passiert mit diesen Angeboten? Wir leiten Sie direkt weiter an die Regierungsaufnahmestellen, die dafür zuständig sind. Und die werden Sie zum Aushang bringen und verteilen, sodass ein bisschen der Empfang angenehmer gemacht werden kann, Not gelindert werden kann. Sie haben die Bilder gesehen in den letzten Tagen. Im Augenblick werden die Bürger schon in Bunkern untergebracht und in ähnlichen Angelegenheiten. Wenn Sie dem also abhelfen wollen, unser Angebot, rufen Sie an, Telefon 089 und dann 92929. Bei uns sitzt jemand am Telefon, der das bearbeitet und dann weiterleitet an die Regierungsaufnahmestelle, sodass Sie helfen können. Sie können uns auch gerne faxen. Das ist die Faxnummer 089 und dann 957-9845. 089 und dann 957-9845. Ein drittes Mal. 089-957-9845. Jetzt aber Schluss. Antenne Bayern. Our love is alive. Twice, 'cause it's another day for you and me. Telefone und Telefaxe wohl auch laufen heiß bei uns. Vielen Dank für Ihre Beteiligung. Sie erinnern sich, wenn Sie ein Wohnungsangebot haben für DDR-Übersiedler, von denen ja nun nach der Öffnung der Grenzen noch viel mehr erwartet werden, rufen Sie uns an, wir leiten das weiter an die Regierungsaufnahmestellen, bringen es direkt an die Stelle, wo es am effektivsten weitergebracht werden kann. Dabei geht es natürlich nun nicht nur um ganze Wohnungen, denn wer hat schon eine ganze Wohnung leer rumstehen. Aber wenn Sie sich sagen, ich wollte morgen sowieso aufräumen und in meiner Besenkammer, also nicht irgendeine Besenkammer vielleicht, aber wenn Sie ein Zimmerchen oder irgend sonst eine Art von Platz haben, lassen Sie es uns wissen. Telefon 089 92929, Telefax 089 957 9845. 089 957 9845. Haben Sie Verständnis, wenn es ein bisschen dauert, bis das Telefon vielleicht abgenommen wird? Es rufen sehr viele Leute gleichzeitig an und wir können es halt immer nur einzeln ein bisschen abarbeiten. Das, was jetzt kommt, wird auch viele interessieren, die aufgrund dieser neuen Regelung vielleicht einfach mal übers Wochenende vorbeischauen. Unser Wettermorgen mit Frank Bantle. Das Wochenende steht vor der Tür. Viele kommen, andere aber auch von hier. Wollen natürlich in Urlaub fahren. Wie schaut's aus, Frank? Bleibt schön? Können wir Skifahren gehen? Ja, also es bleibt schön. Man kann Skifahren gehen. Der Hochdruck über Bayern und im Alpenraum, der hält weiterhin an. Allerdings, ein Wermutstropfen ist dabei. In den Niederungen, da bildet sich der Nebel und die Sonne lässt sich nur wenig, wenn überhaupt, dann erst zum Nachmittag blicken. Das heißt, die kalte Luft, die sammelt sich am Boden und die warme Luft, die liegt oben drüber. Und das Ganze nennt sich dann im Fachchinesisch Inversionslage. Das heißt, unten kalt, oben warm, genau umgedreht wie im Sommer. Das ist gleich wie beim Smogalarm dann im Endeffekt, oder? Ja, so dramatisch kann man das nicht ausdrücken. Also die kalte Luft bleibt unten, automatisch auch die Autoabgase und die Kamine. Ein, zwei Wochen so eine Lage und dann nähern wir uns einem. Ein, zwei Wochen. Wir also sprechen uns in ein, zwei Wochen. So schlimm wird es dann wieder nicht. Also übers Wochenende sieht es allgemein sehr gut aus. Ab 2500 Meter gut zum Skifahren, bestes Wetter. Also schönes eigentlich Wochenende. Nichts wie raus und ein schönes Wochenende. Auf Antenne Bayern ist das Wetter besser. 15:30 Uhr, Antenne Bayern, Radiodienst. A3 Frankfurt Richtung Nürnberg. Zwischen dem Dreieck Seligenstadt und Aschaffenburg-Ost zäh fließender Verkehr mit Stauungen. Musik und Information mit Stefan Parisius. Mama. Noch ist sie nicht gefallen, die Mauer aber eigentlich überflüssig geworden, denn der eiserne Vorhang hat sich gehoben. Die DDR hat ihre Grenzen zur Bundesrepublik geöffnet. Seit gestern Abend schaut die Welt auf Berlin. Und wo die Welt hinschaut, kann Antenne Bayern natürlich nicht wegschauen. Sven König ist in Berlin, steht direkt am Checkpoint Charlie. Kommen denn nach wie vor, wie wir das in den Fernsehnachrichten die ganze letzte Nacht gesehen haben, kommen nach wie vor DDR-Bürger einfach gerade mal auf einen Abstecher in den Westteil der Stadt? Ja, es werden grundsätzlich immer mehr. Der Berufsverkehr in Ost-Berlin hat begonnen und viele werden auf dem Nachhauseweg überlegt haben, Mensch, fahr ich mal am Checkpoint Charlie vorbei und guck mal so in West-Berlin, was denn da so los ist. Die Straßen in Berlin sind knüppeldicke voll. Es geht überhaupt nichts mehr. Der Kudamm und die Innenstadt steht der Verkehr. Überall Trabis, Wartburgs, eben DDR-Fabrikate und ein Abbrechen dieser Welle ist also noch lange nicht vorauszusehen. Man geht davon aus, dass also einige 10.000, wenn nicht sogar 100.000 heute nach West-Berlin kommen. Hat sich denn inzwischen diese leidige Frage des Visums ganz klären können? Die Frage wurde heute Vormittag um 11:30 geklärt. Die DDR ließ verlauten, dass eine Visumspflicht für Kurzreisen in den Westen nicht mehr notwendig ist. Man hat also gesehen, die Ostberliner Stellen wurden zu 100% damit nicht fertig. Es gab also auch regelrechte Unterschiede an den einzelnen Grenzposten, wie verfahren wurde. Einige brauchten nur einen Stempel, andere ein Visum, wieder andere mussten einen ganzen Antrag stellen. Daraufhin hat man in Ost-Berlin gesagt, wir brauchen kein Visum, zumindest bis Sonntag. Aber mittlerweile scheint hier in Berlin alles möglich zu sein, dass das auch verlängert wird. Große Dinge werden noch erwartet in Berlin heute. Bundeskanzler Kohl wird erwartet, soll eintreffen. Der Ehrenvorsitzende der SPD, Willy Brandt, der ja regierender Bürgermeister war, als die Mauer gebaut worden ist. Was ist da geplant? Sind das Kundgebungen? Was soll da passieren? Eine Kundgebung ist ganz sicher und die wird am Breitscheidplatz stattfinden. Die Berliner feiern die Wiedervereinigung mehr oder weniger und zu 99% in Berlin ist es noch nicht bestätigt, wird Helmut Kohl heute Abend in der Berliner City am Kurfürstendamm am Breitscheidplatz zu den Berlinern sprechen. Aber das ist, wie gesagt, nicht bestätigt. Willy Brandt wird höchstwahrscheinlich zum Brandenburger Tor fahren. Aber in den Parteileitzentralen hier in Berlin laufen die Köpfe heiß. So genau weiß man das noch nicht. Das wird sich wahrscheinlich alles spontan entwickeln. So meine Informationsstand zurzeit. Das alles klingt wie ein spontanes Volksfest, was sich in West-Berlin abspielt. Hat denn überhaupt irgendjemand da gearbeitet? Ist zur Schule gegangen oder war das heute alles nebensächlich? Es war höchstwahrscheinlich alles nebensächlich. Schon den ganzen Vormittag sind die Berliner West und Ost unterwegs. Sicherlich wurde gearbeitet, aber viele Firmenchefs hier in Berlin haben gesagt, Leute, geht zum Breitscheidplatz, geht zum Brandenburger Tor und macht dort mit. In Ost-Berlin wurden ganze Firmen einfach geschlossen, soweit das mir Leute gesagt haben, die gerade rübergekommen sind. Da blieb dann also noch der Oberbrigadier da und der Rest durfte nach West-Berlin fahren, um sich das Schaufenster im Westen mal anzuschauen. Aber so richtig ernsthaft gearbeitet wurde heute eigentlich nirgendwo. Vielen Dank, Sven König. Er hat gearbeitet, Antenne Bayern Sonderkorrespondent in Berlin, direkt vom Checkpoint Charlie. Antenne Bayern. Oh, Cyndi Lauper an diesem 10.11.1989. Wenn jetzt heute erst, wenn gestern 1. April gewesen wäre, seien es ehrlich, weder Sie noch ich, das hätte kein Mensch geglaubt, ne? Nach wie vor laufen uns die Telefone heiß und nach wie vor sind Sie aufgerufen, wenn Sie ein bisschen Platz zur Verfügung haben, den Sie wiederum zur Verfügung stellen wollen für DDR-Bürger, die aus der DDR zu uns kommen, rufen Sie uns an. Telefon 089 und dann 92929. 089 92929. Ihr Angebot geht direkt weiter an die Regierungsaufnahmestellen, die es dann dort in den Aufnahmelagern weiterverbreiten, zum Aushang bringen. Platz in Ihrer Wohnung oder gar eine Wohnung, die Sie anbieten können. Sehr, sehr viele werden erwartet in diesen Tagen, am Wochenende. Sie brauchen Platz. Und die Kapazitäten, die bis jetzt da waren, sind beinahe erschöpft. Vielen Dank. Ich sehe schon, sind wieder alle Leitungen voll. Dankeschön. Ich sag vorab mal Dankeschön. Glasnost auch in Ungarn. Es gibt dort jetzt zum ersten Mal, ja, Glasnost heißt ja irgendwie sowas wie Klarsicht oder so, ne? Transparenz. Dann stimmt's ja richtig. Playboy. Playboy gründet jetzt in Ungarn eine Schwesterausgabe, also Playboy Ungarn sehr wahrscheinlich, ein Novum im Ostblock, also man sollte vielleicht besser sagen, ein Novum da, wo wir früher Ostblock für gesagt haben. Die erste Ausgabe kommt am 29. November, freizügige Bilder von Michael Jacksons Schwester Latoya, die kennen wir hier ja schon, ein Interview mit dem sowjetischen Schachweltmeister Garry Kasparov, den hätte ich mir nackt gut vorstellen können. Naja gut, es gibt also insgesamt 12 weltweit und jetzt also die erste in Ungarn. Die haben es ja da sowieso, sind ja sehr freizügig, nicht? Ich meine, dieser Vordenker da, der Michael Gorbatschow, der geht ja grundsätzlich oben ohne. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your Haben Sie ein bisschen Geduld, wenn Sie bei unserer Aktion Wohnraum für DDR-Bürger anrufen und nicht gleich durchkommen auf der 089-92929. Sie kommen mit Sicherheit dran, wenn Sie es klingeln lassen oder ein bisschen später nochmal probieren. Die Aktion geht natürlich weiter. Auch nochmal die Faxnummer auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn, unser Programmdirektor war das. 089-957-9845. 089 und dann 957-9845. Der Antenne Bayern Fax, der Ihre Wohnungsangebote und Platzangebote in Ihrer Wohnung entgegennimmt. Am Mikrofon Stefan Parisius. Er haut an Hintern wie Apollo, in seinen Hüften schwingt er lang, hat einen Charme wie Rene Collo und einen Blick wie Genghis Khan. Du bleibst ein Leben lang ein Dodo, hat ihn der Lehrer oft genannt. Heute ist er Unterhosenmodel, ein Macho und ein Lustobjekt. Macho, macho, constantly on a macho, macho, muss man sein. Macho, macho, singt vor Stimme von der Welt. Macho, macho, slim, gefährlich, macho, machos, haben was los. Man fühlt sich macho, ist der Andrang gar so groß. Die Mutter ruft ihn halt noch selber, doch seine Freund soll meier mit. Er war zwar in der Schule ein Depper, aber das stört die Damen nicht. Schon wieder kommt eine Kanaille und greift ihm lustig ans Gesicht. Kein Wunder bei der Wespenteile, wird jede Klosterfrau nervös. Macho Machos bleiben in Mode, Macho Machos sterben nicht aus, Macho Machos nimmt man gerne mit nach Haus. Macho Machos haben viel Neider, Machos haben viel Fremd verloren, sie sind leider um die Hosenlänge vor. Reinhard Fendrich, Macho, Macho. 4:12 ist es. Unsere Aktion geht weiter. Wenn Sie anbieten wollen, einen Platz in Ihrer Wohnung oder Raum, einen Raum in Ihrer Wohnung, eine ganze Wohnung, was auch immer für die geschätzt, wer weiß es, 1,4, 1,9 Millionen DDR-Bürger, die wir jetzt nach der Öffnung der Grenzen bei uns erwarten, rufen Sie uns an, Telefon 089 und dann 92929. 089 und dann 92929. Oder Sie faxen uns 089 und dann 957-9845. 089 und dann 957-9845. Es ist ein Fest. Ganz Berlin ist ein Fest, wenn Sie die Bilder sehen. Werden heute Abend im Fernsehen, was sich am Nachmittag auch jetzt am Brandenburger Tor abspielt. Die Mauer dient nur noch als Tribüne für die, die die Feier beobachten wollen. Tra il mio ricordo di Firenze c'è una scuola d'arte, Dio lo so. C'è la fantasia di uno studente che vola ancora sopra il fiume in basso, non ci guarda più. Ero solo un giovane apprendista, Botticelli il mio maestro e tu. Eri la modella ed io ti ho vista, come si vede per la prima volta il cielo a tu per tu. Ma ignoravo il nome tuo, ti ho chiamata così come Firenze, con gli occhi di salvia e di miele. Firenze, chissà se ricordi il mio nome. Ed io dipingevo e ti parlavo, tu con gli occhi spettinavi i miei. Ed il mio maestro preoccupato disse: ragazzo mio, troppo distratto sei. Disse ragazzo mio, tu non continuerai. Oggi che è già l'era in cui si parte, sui gabbiani ad elettricità. Oggi ancora quella scuola d'arte, tu posi sempre più perfetta ed io continuerò da qua a ritrarre il viso tuo e a chiamarti col nome di Firenze, con gli occhi di salvia e di miele. Firenze, chissà se ricordi il mio nome. Dietro al mio ricordo di Firenze c'è una scuola d'arte ed io lo so. C'era una modella e uno studente. Neun Minuten vor fünf beim Hundedressieren wahrscheinlich aufgenommen. Stand by your man, bleibt neben deinem Herrchen stehen. So ungefähr, das muss das bedeuten. 089-92929. Einige rufen an schon und warten. Die ganze Zeit über eine Welle rollt da über uns. Eine Welle der Hilfsbereitschaft, denn wir hatten sie gefragt, wenn sie Raum zur Verfügung haben in ihrer Wohnung oder Wohnungen, Wohnraum irgendwie zur Verfügung haben und zur Verfügung stellen können für die DDR-Übersiedler, die jetzt schon hier sind, noch erwartet werden. Sie haben die Bilder gesehen, dass der Platz in den Aufnahmelagern begrenzt ist, zur Neige schon gegangen ist, dass jetzt schon Bunker, Kasernen, Schulkeller, alles Mögliche als Auffangmöglichkeit hergenommen werden muss. Wenn Sie also Platz zur Verfügung stellen wollen, 089 92929. Dies ist übrigens eine Aktion. Wir leiten das dann weiter an die Regierungsaufnahmestellen, die das dann also direkt an die DDR-Bürger bringen. Es geht nicht über 30, 40 Umwege, sondern es kommt direkt dahin, wo es hin muss. Dies ist übrigens eine Aktion nicht nur von Antenne Bayern, sondern es beteiligen sich zu dieser Stunde, ach, es ist ein patriotisches Nationalgefühl, darüber es mitschwingt, nicht? Alle landesweiten privaten Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik, sie sind nicht allein. Pet Shop Boys, what have I done to deserve this? 16 Uhr, gleich 38 Minuten. Wir wollen in dieser halben Stunde noch nach Berlin schalten zu der Kundgebung vor dem Rathaus Schöneberg, auf der Willy Brandt sprechen soll, auch Bundeskanzler Kohl, wenn er bis dahin eingetroffen ist. Aber natürlich beschäftigen die Ereignisse der letzten Tage, seit gestern Abend im Endeffekt, nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch die ganze Welt. Alles blickt nach Berlin. Alles kommentiert auch die Ereignisse an der Mauer. Baby, come back. The Hollies haben sich wieder gemeldet. Baby, come back. Ist auch schon mal irgendwo in irgendeiner Tiernahrungswerbung. Waren ähnliche Töne schon mal zu hören, erinnere ich mich. Nun gut, eigentlich wollten wir jetzt nach Berlin schalten, direkt vor das Schöneberger Rathaus, wo eine Kundgebung geplant ist, mit Helmut Kohl, mit Willy Brandt. Dass auf alle Fälle, wann Helmut Kohl genau eintrifft oder eingetroffen ist, immerhin ist nicht bekannt. Das verzögert sich ein bisschen. Die Kundgebung scheint noch nicht begonnen zu haben. Vielleicht liegt das ja daran, dass der Kanzler von Warschau aus über Hamburg fliegen musste. Es ist in Deutschland Nebel, nicht nur in Bayern. Sie wissen, dass der Kanzler mit seiner Maschine ja nicht auf dem Berliner Flughafen direkt landen darf. Er muss über Hamburg fliegen, wieder in ein Flugzeug der Westmächte umsteigen, um dann nach Berlin zu kommen. Vielleicht hat all dies oder der Verkehr, der in Berlin mit Sicherheit zusammengebrochen ist inzwischen, diese Kundgebung verzögert. Wir berichten jedenfalls auch im weiteren Lauf dieser Sendung darüber. In 8 Minuten im Tagesspiegel kriegen Sie eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages heute. Sie ahnen, worum es sich in erster Linie drehen wird. Und noch einmal unsere Telefonnummer 089. Berlin findet zur Stunde auf dem Platz vor dem Rathaus Schöneberg eine Kundgebung statt. Ganz kurzfristig war dazu heute Mittag aufgerufen worden. Es werden erwartet als Redner der Kanzler Helmut Kohl, der seinen Besuch schon unterbrochen hat, muss man sagen, in Polen und extra für diese Kundgebung wohl auch nach Berlin gekommen ist. Willy Brandt wird sprechen, der Senatspräsident der Berliner Jürgen Wohlrabe hat schon gesprochen und im Augenblick steht dort vor dem Rathaus Schöneberg Walter Momper, der regierende Bürgermeister von Berlin. Wir schalten uns kurz auf, direkt live nach Berlin. Wer gestern an den Grenzübergängen gewesen ist, der wird den Tag und die Nacht nie mehr vergessen. In Berlin war Volksfeststimmung auf dem Kurfürstendamm, genauso wie auf dem Alexanderplatz. Unsere ganze Stadt und alle ihre Bürgerinnen und Bürger werden diesen 9. November 1989 nie mehr vergessen. Das war der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Live vom Rathaus Berlin-Schöneberg, Walter Momper auf einer Kundgebung vor Zehntausenden Berliner. Begeistert. 17.32 Uhr. In weiten Teilen Bayerns Nebel mit Sichtweiten unter 50 Meter. Betroffen sind vor allem der Großraum München, die Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau und der Großraum Augsburg. Stadtverkehr München. Im gesamten Stadtgebiet finden jetzt die traditionellen Martinszüge statt. Bitte fahren Sie wegen des starken Nebels besonders vorsichtig. Transitstrecke Berlin Richtung Hirschberg. Zwischen der Schleizer Seenplatte und dem Grenzübergang Hirschberg-DDR 16 Kilometer Stau. Es muss mit einer Wartezeit von 2 Stunden bei der Einreise in die Bundesrepublik gerechnet werden. Grenzübergang Rudolfstein 10 Kilometer Stau bei der Ausreise aus der DDR in die Bundesrepublik. Baby, you still make me feel feelings that Honey, I've got a feeling we'll make some shadows on the ceiling tonight by candlelight behind closed doors. Baby, wait till I get you home. Dolly Parton, wait till I get you home. Ha, ist Ruhe? Gut, Gott sei Dank. Viele werden jetzt sagen, mein Gott, habt ihr denn sonst gar nichts anderes im Kopf? Heute die ganze Sendung dominiert vom Thema DDR. Wir haben sonst, also ich hätte Ihnen noch anbieten können, amerikanische Kosmetik für Moskaus Frauen, Luftschutzbunker für Fledermäuse, Herbstlaub auf dem Komposthaufen. Also, da war das doch wichtiger, oder? Und wir haben ja seit 15 Uhr in Sabersbahn eine Aktion gestartet, in der wir Sie dazu aufgerufen hatten, falls Sie Wohnraum zur Verfügung haben, ob das nun ein Zimmer oder eine ganze Wohnung ist, uns anzurufen, wenn Sie ihn zur Verfügung stellen wollen, für Neuankömmlinge aus der DDR, von denen ja nun noch erheblich mehr erwartet werden in den nächsten Tagen, als ohnehin schon da sind. Werden Sie angerufen, anzurufen oder zu faxen? Diese Aktion läuft noch bis 18 Uhr, also noch 17 Minuten. Ich sage nochmal die Telefonnummer 089-92929 und die Faxnummer 089-957-9845. 089-957-9845, die Faxnummer, unter der Sie uns solche Angebote machen können, die wir dann weiterleiten. Annette Anton war eine der Kolleginnen, die am Telefon gesessen sind. Annette, wie war die Resonanz? Die Resonanz war sehr gut. Also wir kommen gar nicht dann nach, mit allen unseren Mitarbeiterinnen die Telefone hier zu besetzen. Die Leitungen laufen heiß. Es sind sehr viele Leute, die helfen wollen. Und wir haben inzwischen schätzungsweise für 150 Personen einen Wohnraum gefunden. Das heißt, zum Teil mit Familien, mit Kindern, die auch wieder Familien mit Kindern aufnehmen, wenn es auch ein bisschen eng wird, teils für mehrere Tage. Und wir haben dabei die eine Wohnung zur Verfügung stellen bis zu einem Jahr. Das heißt, insgesamt 150 Personen, die dank Ihrer Mitarbeit, wenn das alles klappt und eintrifft, untergebracht werden können. Wir bedanken uns ganz herzlich. Bis 18 Uhr läuft die Aktion noch. Danach macht Antenne Bayern mit dieser Aktion zunächst mal Schluss. Aber selbstverständlich können Sie weiterhin Angebote, wenn Sie Platz haben, dann einreichen. Wenn Sie erstmal gucken müssen, ob auf dem Speicher überhaupt noch vielleicht ein Eckchen frei ist. Annette, an wen? Am Montag. Und zwar an das Bayerische Sozialministerium, Winzerer Straße 9 in 8000 München 40. Bayerisches Sozialministerium, Winzerer Straße 9, 8000 München 40. Die Adresse wiederhole ich am Schluss der Sendung dann nochmal. Ein Wort wollte ich noch dazu sagen. Einige haben auch angerufen, haben gesagt, nun Gott, was soll diese ganze Eie? Ich wohne hier seit Jahren und kriege keine Wohnung und bin da auch nicht gut versorgt. Für mich macht keiner so eine Aktion. Das ist uns bewusst. Wir wissen natürlich um diese Problematik. Es ging uns hier heute um ganz kurzfristige Lösungen. Das heißt, um weniger jetzt auf Jahre und Jahrzehnte hinaus, sondern wirklich um die erschöpften Kapazitäten der Auffanglager, die Sie alle im Fernsehen gesehen haben, ein bisschen aufzuweichen und da Möglichkeiten zu schaffen. Speziell dafür war die Aktion gedacht. Und wenn Sie die Bilder gesehen haben, wie die Ankömmlinge untergebracht sind im Augenblick in Luftschutzbunkern, in Kellern, in völlig überfüllten Hallen, zum Beispiel in der Freiheitshalle in Hof, dann werden Sie verstehen, dass diese Aktion mit Sicherheit sich auf dieses spezielle, ganz kurzfristige Angebot beschränkt hat. Vielen Dank, bis 18 Uhr läuft sie noch. Bayern hört die Antenne. beginnt soeben die Rede von Hans-Dietrich Genscher. In den Straßen Berlins wird in diesen Stunden bezeugt, dass 40 Jahre der Trennung aus einer deutschen Nation nicht zwei Nationen gemacht haben. Es gibt keine kapitalistische, es gibt keine sozialistische, es gibt nur eine auf Freiheit und Frieden verpflichtete deutsche Nation. Wir erwarten in dieser Stunde, dass nach dem ersten wichtigen Schritt, den die Führung der DDR entschieden hat, weitere entscheidende Schritte folgen, die dem Willen des Volkes entsprechen. Der Freiheit der Bewegung und der Freiheit der Reise muss nun die Freiheit des Wortes und die Freiheit der Wahl folgen. Unsere Verantwortung ist es in dieser Stunde, dass wir auf dem schweren Weg, den unsere Mitbürger in der DDR bei der Entwicklung ihrer Gesellschaft, so wie sie sie wollen, ihrer Ordnung, so wie sie sie wollen, dass wir ihnen dabei nicht nur mit dem Wort, sondern auch mit der Bereitschaft zur Hilfe, wenn sie denn gewünscht wird, zur Seite stehen. Auch auf unserer Seite müssen den Worten Taten folgen, so wie wir sie von den Machthabern im Osten verlangt haben. Liebe Mitbürger, in diesen Stunden blickt die Welt auf unser Land und auf diese Stadt. Unsere Mitbürger in der DDR haben das Schicksal der Deutschen auf die Tagesordnung der internationalen Politik ganz oben angesetzt. Und viele unserer Nachbarn fragen uns, wohin wollt ihr Deutschen? Sie stellen die Frage nach der Zukunft der Deutschen. Ich möchte Ihnen sagen, die Deutschen wollen zuallererst in Frieden leben mit allen ihren Nachbarn. Wir spielen Veronika Fischer. Wir haben eine schöne Meldung dazu auch bekommen. Und zwar, ich hole die Meldung. Meldung. Nein, ich suche eigentlich die Platte. Ich suche eigentlich die Platte. Veronika Fischer darf wieder in die DDR einreisen. Das Einreiseverbot ist aufgehoben worden. Sie wird die Grenze jetzt offensichtlich auch für bislang umstrittene, Sie wissen auch, Wolf Biermann kam neulich schon wieder rüber, wieder durchlässig. Ich baue das jetzt einfach so zusammen. Veronika Fischer erhielt überraschend sogar eine Einladung zur Sendung Schokolade, die am Samstag aufgezeichnet werden soll in der Dresdner Semperoper und dann um die Weihnachtszeit rum im DDR-Fernsehen zu sehen sein soll. Jetzt habe ich auch die Platte. Jetzt, deswegen kommt Veronika Fischer also wieder rüber in die DDR, die 8 Jahre lang durch ein Einreiseverbot von ihren zahlreichen Fans in der DDR getrennt war. Veronika Fischer, du kannst bleiben. Die Langeweile. Sabusbahn wird heute verlängert. Sabusbahn extra bis 19 Uhr. Wir wollen Ihnen noch einige O-Töne präsentieren von der Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus. Wir warten noch auf den Bundeskanzler als Sprecher. Und das Loch, gerade die Verwirrung, kam in erster Linie daher, weil wir natürlich ARD und ZDF gleichzeitig sehen und doch feststellen mussten, dass Herr Genscher in der ARD und Herr Alf im ZDF sich nicht mal durch ihre Ohren wesentlich unterscheiden. Sabusbahn bis 19 Uhr. Weiter geht's nach dem Bayernspiegel. Ich habe gerade noch zu meinen Kollegen zynisch gesagt, ich sende hier, bis die Mauer fällt. Wir schalten um nach Berlin, vor das Rathaus Schöneberg. Meine Damen und Herren, ich bekenne hier auch erneut für die Bundesrepublik Deutschland, dass wir bereit sind, im Rahmen des uns Möglichen diesen Prozess zu unterstützen. Eine DDR, die voranschreitet in den Reformen mit dem Ziel von mehr Freiheit, von Hilfe für die Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft unterstützen wir ganz selbstverständlich aus unserer moralischen Verpflichtung für die Einheit unserer deutschen Nation. Sie können das nicht sehen. Zwischendurch versucht Malte Momper immer wieder mit beruhigenden Handbewegungen die Menge auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus zu beschwichtigen, die sich bei Helmut Kohl in erster Linie in Pfiffen äußert. Noch einmal die Blitzmeldung, die uns vor wenigen Sekunden erreicht hat. Die DDR reißt die Mauer ein. Das weiß natürlich Bundeskanzler Kohl, der nun hier die Rede hält und keine Nachrichtenticker bei sich hat. Noch nicht. Wir werden gleich wieder zurückschalten zum Schöneberger Rathaus. Vorher der Antenne Bayern Radiodienst um 18.10 Uhr. In weiten Teilen Bayerns Nebel mit Sichtweiten unter 50 Meter. Betroffen sind vor allem der Transitstrecke Berlin Richtung Hirschberg zwischen der Schleizer Seenplatte und dem Grenzübergang Hirschberg-DDR. 16 Kilometer Stau. Es muss mit einer Wartezeit von 2 Stunden bei der Einreise in die Bundesrepublik gerechnet werden. Grenzübergang Rudolfstein. 13 Kilometer Stau bei der Ausreise aus der DDR in die Bundesrepublik. Bei der Einreise in die DDR 1 Kilometer Stau. Noch einmal die Blitzmeldung. Sie kam vor 4-5 Minuten. Die DDR bricht die Mauern ab. Sabusbahn aus diesem Anlass verlängert bis 17 Uhr. Bis, was sage ich, 19 Uhr? 19 Uhr natürlich. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Bundeskanzler Kohl hat seine Rede beendet auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus. Zum Abschluss der Kundgebung wird dort jetzt von allen Beteiligten gemeinsam die Nationalhymne gesungen. Zünde, Strömung. Bee Gees, Tokyo Nights, 18 Uhr und 19 an diesem sehr wahrscheinlich doch wieder historischen 10.11.1989. Inzwischen ist eine erste Präzision der Eilmeldung von vor wenigen Minuten gekommen. Ich lese die mal vor, sie kommt von der Nachrichtenagentur Associated Press. Da heißt es nun unter der Überschrift DDR bricht Mauer auf. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher sagte am Freitagabend, er habe vor wenigen Minuten erfahren, dass die DDR die Mauer abschaffen werde. Näheres dazu ist uns noch nicht bekannt. Wir bemühen uns um eine Verbindung nach Berlin zu unseren Korrespondenten dort. Die Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus ist zu Ende gegangen. Sie haben es mitbekommen. Am Schluss wurde die Nationalhymne gesungen. Um 18.30 Uhr schon ist die nächste Kundgebung, Großkundgebung, geplant. Sie wird stattfinden, auch mitten in der Stadt, mitten in West-Berlin, vor der Gedächtniskirche, diesem Mahnmal, das allen Berlin-Besuchern und allen Berlinern natürlich vertraut ist. Wir informieren Sie weiter. Das winzigste Stück, genau so ist mein Leben. rufe ich nach dir. So viele Küsse in meinem Jahr, doch meine Wunden habe ich selbst geleckt. All die unglaublich verliebten Paare waren mir immer so seltsam suspekt. In meiner Seele ein Riss, es ist kaum zu ertragen. Will nur wissen, wo du bist. Vermisse ich dich mehr. Immer lauter, immer stärker ruf ich nach dir. Wie so oft erst ein brennender Schmerz setzt Gefühle frei. Doch trotz alledem, ich bleibe dabei. Ich lieb dich am meisten gerade dann, wenn du unabhängig bist. Wirklich, das bist du. Das bist du Mann, Stunde um Stunde, 18.24 Uhr, die Geschichte einer Meldung. Als Blitzmeldung kamen sie während des Bahnspiegels, DDR bricht Mauer auf, vor wenigen Minuten dann die Präzisierung, dass Außenminister Genscher am späten Freitagnachmittag bekannt gegeben habe, er habe gehört, die DDR würde die Mauer aufbrechen. Nun eine weitere Präzisierung, es sollen einige neue Grenzübergänge geschaffen werden, die Mauer wird also durchlöchert, jetzt auch physisch. Und zwar ab 20 Uhr werden auch an der Eberswalder Straße, an der Wollangstraße und an der Putschkinallee neue Übergänge in die Mauer wohl geschlagen. Insgesamt sollen in den nächsten Tagen 18 neue Übergänge in die Mauer gebrochen werden, 18 neue Wege. Am Telefon jetzt Frank Langruck, direkt im Schöneberger Rathaus. Herr Langruck, die Kundgebung ist zu Ende. Wie ist jetzt die Stimmung auf dem Platz? Die Kundgebung hat sich relativ schnell aufgelöst, trotz der etwas angeheizten Stimmung während der Kohlrede. Aber hier ist jetzt der Abstrom der Teilnehmer dieser Kundgebung ganz normal und Zwischenfälle werden eigentlich auch nicht erwartet. Nun haben sich ja bei uns in der letzten halben Stunde die Meldungen überschlagen. Es kam diese Blitzmeldung, die Mauer wird aufgebrochen. Was inzwischen präzisiert worden ist, dass weitere Durchgänge in die Mauer geschlagen werden sollen für Grenzübergänge. Was haben Sie darüber für Informationen? Was ist davon zu halten? Diese Information ist politisch geschickt, so überraschend auch für uns hier im Rathaus verkündet worden, während der Kundgebung zunächst der vom regierenden Bürgermeister Walter Momper und anschließend nochmals vom Bundesaußenminister Genscher. Es handelt sich insgesamt um 9 Übergänge, von denen die ersten 2 bereits jetzt seit einer halben Stunde offen sind. MFSB, Sound of Philadelphia, 7:05, noch ein Oldie auf Antenne bei Bayern und vielleicht machen Sie es jetzt wie ich und machen Ihr Radio ganz laut. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow. Und du findest sie sehr bedeutend und sie dich auch. Dann ist es auch schon so weit. Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid. Und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz mit den Rolling Stones und einer Band aus Moskau. Schon 10 nach 11 und sie sagt, ey, du musst ja spätestens um 12 wieder drüben sein. Sonst gibt's die größten Nervereien, denn du hast ja nur einen Tagesschein. Mädchen aus Ost-Berlin, das war wirklich schwer. Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wär. Ich komme wieder und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne Nervereien. Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein. Dass die Jungs das nun bald in Ordnung bringen, denn wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Vielleicht auch mal etwas länger, vielleicht auch mal etwas enger. Wir wollen doch einfach nur zusammen sein. 1973 war das, Udo Lindenberg. Sie haben es in Ordnung gebracht, ein bisschen jedenfalls. Heute wäre dieses Lied nicht mehr nötig. Das war die Spezialausgabe von Servus Bayern aufgrund der aktuellen Anlässe. Weiter geht es mit Raimund Wagner und den Hits, auf die Bayern gehört hat. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören, für die Angebote im ersten Teil der Sendung bei unserer Aufrufaktion. Wenn Sie wollen, hören wir uns wieder am Sonntag zwischen 11 und 1 zu dem großen Gewinnspiel auf Antenne Bayern. Einer gegen Bayern mit Stefan Parisius. Und klar, wegen heute kommen die letzten Worte aus diesem besonderen Anlass natürlich nicht von mir. Sie kommen heute von Willy Brandt, gesprochen vorhin vor dem Schöneberger Rathaus. Nichts wird wieder so, wie es einmal war. Dazu gehört, dass auch wir im Westen nicht an unseren Parolen von gestern allein gemessen werden, sondern an dem, was wir heute und morgen zu tun, zu leisten, bereit und in der Lage sind, geistig und materiell. Und ich hoffe, die Schubladen sind nicht leer, was das Geistige angeht. Ich hoffe auch, die Kassen sind nicht allzu leer. Und ich hoffe, die Terminkalender lassen Raum für das, was jetzt sein muss. Die Bereitschaft, nicht zum erhobenen Zeigefinger, sondern zur Solidarität, zum Ausgleich, zum neuen Beginn, wird auf die eigentliche Probe gestellt. Es gilt jetzt, neu zusammenzurücken, den Kopf klar zu behalten und das so gut wie möglich zu tun, was unseren deutschen Interessen ebenso entspricht wie unserer Pflicht gegenüber unserem europäischen Kontinent. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.